bin grad wach geworden, gestern gefeiert, weil gebe kein Morgen, den Wecker nicht gestellt, niemand, der mich weckt. Ich hab Hunger, Mama bringt mir mein Essen ans Bett. Ich hab keine Arbeit, Digga, Mann, was kostet die Welt? Wenn ich Kohle brauche, frag ich meine Mama nach Geld. Irgendwann bin ich reich und dann kriegt sie es wieder, Mann. Ich werd Schauspieler, Rapper und wenn ich Drogendealer. Alles cool, Digga, lass mal chillen, gib mal ein Bier. Ich muss mein Endo stillen. Digga, lass mal ins Casino, hab ein gutes Gefühl. Vielleicht krieg ich ja den Jackpot, ich hab Glück im Spiel. Feiern, nicht so schnell Mutter an, sag, dass du mir einen Kasten Bier mitbringen kannst. Sag, Kohle verzockt, naja, scheiß mal drauf. Ich hab das Arbeitslosengeld auf dem Konto drauf. Wir sind die, ich hab kein Bock auf Arbeit, Generation, die so rein arbeiten. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen lohnt. Immer ein Schild und ein Tal, fette Schuhe, Millionen. Wir sind die, ich hab kein Bock auf Arbeit, Generation, die so rein arbeiten. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Hab kein Bock mich zu bewegen, ich gucke lieber fern, scheiß drauf, Bücher lesen. Ich gucke RTL, weil die da genauso leben wie ich, Digga, Mann, darauf kannst du vermeiden. Meine Mutter stresst mich, ich soll mir Arbeit suchen. Mich will doch eh keiner, brauch ich doch nicht mal versuchen. Ich hatte schlechte Noten, hab mich ja nie angestrengt. Ich hab immer Müll gelabert, mit Schüler abgelenkt. Naja, button, kann ich jetzt auch nicht ändern. Es ist halt so, Digga, geh mir nicht auf den Sender. Ich mach so, was ich will, gib mir mal eine Zigarette. Jeden Tag abschillen, abloddern in mein Bett. Ich bin ne faule Sau und ich bin da hochsteuert. Ich krieg doch mein Hartz IV, versteh nicht, was ihr wollt. Ich hab den Bock auf Arbeit, Generation, man wäre chillen, gut bezahlt. Hätt ich schon eine Million, wir sind die. Ich hab keinen Bock auf Arbeit, Generation, die so rein arbeiten. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Ich verdien mir lieber mit Sachen. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, lohnt. Wir wollen chillen, gut bezahlt, hätte ich ohne Wehre. Wir sind die, ich hab keinen Bock auf Arbeit, Generation, die so rein arbeiten. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, lohnt. Wir wollen chillen, gut bezahlt, hätte ich ohne Wehre. Wir sind die, ich hab keinen Bock auf Arbeit, Generation, die so rein arbeiten. Ich bin noch Mama, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, lohnt. Wir wollen chillen, gut bezahlt, hätte ich ohne Wehre. Wir sind die. Wir sind die.